Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr am Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch Markus ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Berichte, die wir mit unserem Mikrofon zusammengetragen haben, und zwar draußen auf der Straße, in Zeiten der Pandemie eine Seltenheit. Wir haben uns ja zu manchem Kunstgriff gegriffen in den letzten Wochen, aber diesmal sind wir wieder, wie es für euch eigentlich gewohnt ist, seit langer Zeit mal wieder auf den Straßen unterwegs gewesen. Aber wir beschäftigen uns im Wesentlichen heute in der Sendung mit zwei Themen, die auf unglückselige Art miteinander verknüpft sind. Das eine sind Proteste von Verschwörungstheoretikern und antifaschistische Gegenwehr dagegen. Denn da kommen wir gleich später noch zu, diese Verschwörungstheoretikerinnen haben Nazis Tür und Tor geöffnet in dieser Stadt, und das ist in einem Maße sichtbar, wie es schon lange nicht mehr der Fall war. Das zweite, ein eher positiver Aspekt, am 9. Mai haben Migrantinnen und Migranten auf dem Hermannplatz eine Kundgebung durchgeführt. Sie haben eine Organisation namens Migrantifa oder einen Zusammenhang namens Migrantifa gefeiert und gegründet. Und sie haben sich bewusst den 9. Mai als Tag für diese Aktion ausgesucht, denn sie sagen, der Sieg über den Faschismus und den damit einhergehenden Verbrechen, den rassistischen Morden, der ist noch lange nicht vollständig in diesem Land, denn Hanau und viele andere Orte stehen dafür, was die Realität von Nazis und ihren Morden in diesem Land sind. Und da werdet ihr heute auch sehr ausführlich von hören. Und dann möchten wir noch einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal bringen. Der hat sich nämlich auch zu Covid-19 und der Corona-Pandemie im Allgemeinen und Speziellen oft geäußert. Und er hat den eindringlichen Rat: Haltet Abstand voneinander, tragt Schutzmasken und überlebt, damit ihr in Zukunft kämpfen könnt. Das alles heute in der Sendung. Ich wünsche gute Unterhaltung. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. In den vergangenen Wochen ist es wiederholt vorgekommen, dass Nazis, Faschistinnen aller möglichen Parteien, NPD, AfD oder auch der Dritte Weg, sich sehr großen Mengen in Berlin getummelt haben, meistens in der Innenstadt, Alexanderplatz, Rosa-Luxemburg-Platz, vergangenes Wochenende auch wohl vor dem Reichstag, um dort ihre menschenverachtenden Ideologien zu verbreiten, um dort auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, um auf diesem Weg weiterzugehen. Der Deckmantel oder die große Klammer dafür sind Proteste oder vermeintliche Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, teilweise ja auch zwangsmäßig durchgesetzt hier vom Berliner Senat oder auch von der Bundesregierung. Und ursächlich dem voraus gingen die sogenannten Hygienedemos, in denen einige Leute, die ja ein großes Geltungsbedürfnis haben und meist in sehr kleinen Gruppen und Zusammenhängen agieren, sich teilweise rechter Verschwörungsmuster bedient haben, teilweise auch völliges Geschwurbel von sich gegeben haben, denke da an den sogenannten Zentrum für den demokratischen Widerstand, und eben eingeladen haben, dass diese Faschisten, diese braune Brut, jetzt durch Berlins Innenstadt ziehen kann. Die Medien, die das alles sehr sensationslüstern begleiten, die ergehen sich darin zu sagen, dass Rechte und Linke gemeinsam mit Verschwörungstheoretikern hier demonstrieren würden, aber nichts davon ist wahr. Wenn wir uns zum Beispiel vergangenes Wochenende anschauen, es gab sehr klare antifaschistische Gegenstatements, an denen nicht wenige Menschen teilgenommen haben, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz und auch in der Nähe. Und Leute von uns waren unterwegs mit dem Mikrofon. Wir haben sehr viel Material aufgenommen. Wir werden bestimmt auch in den nächsten Wochen noch mehr davon bringen. Also viel mehr, als wir in einer Sendung hier spielen können. Aber wir wollen einfach mal exemplarisch einen Redebeitrag bringen und danach noch etwas zu der Kundgebung dort erzählen, die in der Nähe des Rosa-Luxemburg-Platz an der Linienstraße gehalten worden ist. Und zwar von kritischen Ärztinnen und Ärzten. Wir sind von den kritischen Medizinern in Berlin. Wir setzen uns seit ein paar Jahren aus linker Perspektive mit Problemen des Gesundheitssystems in unserem neoliberalen kapitalistischen System auseinander. Corona ist eine gefährliche Krankheit. Außerdem ist Corona eine neuartige Krankheit. Das bedeutet, es gibt momentan weder eine Herdenimmunität noch eine erfolgreiche Therapie. Im norditalienischen Bergamo sterben in einem normalen März etwa 1.200 Menschen. Während des Covid-Ausbruchs ist die Zahl auf über 6.000 Personen angestiegen. Das entspricht einem Anstieg der Todesfälle um über 500%. Wer diese Fakten ignoriert, zeigt pure Ignoranz gegenüber Menschenleben. Wer sich Herdenimmunität durch Ansteckung wünscht, offenbart sein sozialdarwinistisches Weltbild. Die Eindämmungsmaßnahmen gegen Corona werden als Schikane oder unnötige Freiheitsberaubung bezeichnet. Tatsächlich ist die Situation in Deutschland noch nicht so schlimm, wie sie sein könnte. Aber das ist eben das Ergebnis genau dieser Maßnahmen und den Schuften von Pflegepersonal, das eigentlich schon seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen kämpft. Wir fordern die Polizei auf, sich zurückzuziehen. Wir achten auf Abstand. Wir demonstrieren hier hygienekonform gegen Rassismus, Antisemitismus und Faschismus. Wir fordern die Polizei auf, nicht zu eskalieren, nicht zu schikanieren. Zieht euch zurück. Lasst uns hier friedlich demonstrieren. Gegen Nazis, gegen Rassismus. Wer also die Eindämmungsmaßnahmen deswegen als überflüssig abtut, hat nicht verstanden, wie Prävention funktioniert. Der Clou dabei ist genau das Ausbleiben der Katastrophe. Das ist schwer spürbar und hat nichts Heroisches. Wenn wir also dem Widerstand 2020 zuhören, bekommen wir das Gefühl, dass sie erst zufrieden sind, wenn die Katastrophe eingetreten ist und sie ihre toxische Männlichkeit am Tag X beweisen können. Besonders wütend macht uns die Unterstützung der sogenannten Ärzte für Aufklärung, die das Vertrauen der Menschen in ihre vermeintliche fachliche Expertise missbrauchen, um verschwörungstheoretisches rechtes Gedankengut zu verbreiten. Eine Bewegung, die es nicht schafft, sich nach rechts abzugrenzen und Nazis eine Bühne bietet, macht sich mitschuldig an der Verbreitung von menschenfeindlicher und antidemokratischer Propaganda. Allerspätestens seit Pegida sollten alle verstanden haben, wie gefährlich es ist, wenn sich Gruppen zusammenfinden, die problemlos mit Gedankengut von rechts außen jonglieren, die antisemitische Verschwörungsnarrative bedienen, die bekannte Rechtsextreme in ihren Reihen dulden und sich als sogenannte besorgte Bürger präsentieren und wir sind das Volk brüllen. Euer sogenannter Widerstand ist nur ein Deckmantel für Selbstprofilierung und Diskriminierung. Wir sind hier, um dem eine solidarische und emanzipatorische Antwort entgegenzustellen. Unser Widerstand heißt Pandemiebekämpfung als solidarische Kollektivaufgabe zu begreifen. Dieser Widerstand ist queerfeministisch und er richtet sich gegen Kapitalismus. kapitalistische Verwertungslogik die Menschen krank macht, vor, während und nach Corona. Unser Widerstand richtet sich gegen staatliche Repression und rassistische Polizei vor, während und nach Corona. Eine Anerkennung der Gefahr durch das Virus bedeutet aber nicht, dass keine Kritik mehr an der Politik möglich ist. Ganz im Gegenteil. Da sich das Virus nämlich rasend schnell verbreitet, ist es besonders gefährlich für Personen in prekären Arbeits- oder Unterkunftssituationen. Dicht an dicht oder unter katastrophalen hygienischen Bedingungen an der EU-Außengrenze oder in Massenunterkünften in Berlin kann man sich nicht schützen. In der Geflüchtetenunterkunft Residenzstraße sind erst letzten Samstag die ersten zwei Fälle bekannt worden. Über alle Bewohnerinnen wurde nun eine Massenquarantäne verhängt mit der Pflicht, sich selbst zu isolieren. Wie soll das funktionieren? Die Bewohnerinnen haben keine eigenen Bäder. Wie sollen sie sich da schützen? Sie wohnen in Mehrpersonenzimmern. Wie sollen sie sich da isolieren? Anderes Beispiel. Das Pflegepersonal in den Kliniken ist direkt mit den von Virus betroffenen Personen in Kontakt. Schaffen die Kliniken es deswegen, sie gut zu schützen? Nein. In den ersten Wochen der Epidemie war in vielen Krankenhäusern pro Person in der Pflege eine Atemschutzmaske pro Woche vorgesehen. Diese sollte dann in der Nacht persönlich abgebacken werden und so desinfiziert werden. Und genau das ist die Wirkung der profitorientierten Umwandlung des Gesundheitssystems. Covid-19 deckt auf, dass in unserem Gesundheitssystem kein Spielraum für unvorhergesehene Notfallsituationen besteht. Es wurde an Betten, an Laborkapazitäten und an Personal gespart. Personal, das jetzt ausbaden muss, was die Politik jahrelang versäumt hat. Und das ist die Kritik, die wir üben müssen. Das ist eine Kritik, die diesem Ort, dem Rosa-Luxemburg-Platz, würdig ist. Der Unterschied zwischen Kritik und gefährlichem Unfug muss gewahrt bleiben. Es kann nicht sein, dass dieser Platz zum Hort von strukturell antisemitischen Verschwörungstheorien verkommt. Eine linke Kritik, wie sie hier hingehört, muss sich dabei auf das System und dessen Widersprüche beziehen. Diese existierten auch schon vor Corona, verschärfen sich aber jetzt. Denn vor dem Virus sind wir leider eben nicht alle gleich. Deswegen fordern wir als kritische Medizinerinnen, es darf nicht weiter die Profitlogik über Menschenleben stehen. Solidarität mit und echte Unterstützung von Menschen in Risikosituationen. Das sind nicht nur Menschen mit Vorerkrankungen, sondern auch solche in geflüchteten Unterkünften oder Obdachlose. Wir fordern auch unbedingt die sofortige Evakuierung der geflüchteten Lager an den EU-Außengrenzen. Wir fordern die sofortige Erfüllung aller Forderungen der Klinikmitarbeiterinnen, die sich seit Jahren im Arbeitskampf befinden. Das bedeutet ausreichend Schutzkleidung für alle Klinikangestellte, auch für Reinigungspersonal und Laborangestellte. Wir fordern eine Wiedereingliederung der outgesourcten Tochterfirmen und damit ein Ende der Tarifflucht. Wir fordern langfristige Lohnerhöhung und mehr Personal im Krankenhaus. Und wir fordern eine Abschaffung des Fallpauschalensystems. Insgesamt möchten wir eine gemeinwohl- statt profitorientierte Gesundheitsversorgung. Das bedeutet die Vergesellschaftung der Klinikkonzerne und die Vergesellschaftung von pharmakologischem Wissen. Medikamente ohne Patente. Gesundheit darf keine Ware sein. Für einen freien Zugang zu Gesundheit für alle. Danke. Recht eindeutige Worte, die dort in der Nähe des Rosa-Luxemburg-Platzes gesprochen wurden. Wir konnten auch beobachten, dass am Rosa-Luxemburg-Platz selber sich Anwohnerinnen und die Initiative Omas gegen Rechts postiert hatten, um eben den Verschwörungstheoretikern dort nicht diesen Platz zu überlassen. An der Volksbühne, dem großen Theater, hing ein großes Transparent oder zwei links und rechts vom Haupteingang. Sinngemäß haben sie dort gesagt, wir sind nicht eure Bühne. Also an die rechten Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker gerichtet. Was erstaunlich war, war das Verhalten der Polizei. In den Medien sicherlich breit beachtet, wahrgenommen, konnten rechte Hooligans und Nazis ziemlich ungestört durch Berlin marschieren, so zum Beispiel vom Reichstag bis fast zum Alexanderplatz. Bekannte Nazis und Hooligans unter den Leuten und die Berliner Polizei sah sich nicht in der Lage, einen solchen Trupp von einigen hundert Menschen zu stoppen. Aber auf die relativ Corona-bestimmungskonformen Kundgebungen am Rosa-Luxemburg-Platz oder auch dort in der Nähe, wo wir gerade den Beitrag gehört haben, wo Menschen mit Abstand standen, mit Schutzmasken, wo Schutzmasken auch noch auf bei Bedarf verteilt wurden, wenn Leute keine dabei hatten. Da gingen sie sehr massiv vor, ständig mischte sie sich ein, drangsalierte die Leute, es kam zu Festnahmen. Am Rosa-Luxemburg-Platz wurde sogar der Lautsprecher, nicht der Lautsprecher, der Generator der Antifa-Kundgebung beschlagnahmt. Diese Sachen stoßen auf sehr große Verwunderung bei Beobachtern und Beobachtern. Und wenn wir uns die Haltung der Berliner Polizei gegenüber linken Demonstrationen dieser Stadt anschauen, dann sind da wahrscheinlich auch Regelmäßigkeiten zu erkennen, die auch in der Vergangenheit vor Corona schon lange zu sehen waren. Jedenfalls, wenn Tagesspiegel und andere Berliner Medien von Linken und Rechten gemeinsam mit Verschwörungstheoretikern schreiben, dann liegen sie sehr weit weg von der Realität auf der Straße. Es sind gerade linke und antifaschistische Kräfte, die sehr klar benennen können, dass Verschwörungstheorien und antisemitische Denkmuster keinen Platz haben in der Linken. Und eben auch darauf aufmerksam machen, wie wir es hier gerade von den kritischen Medizinerinnen und Medizinern gehört haben, dass Profite, die vor Menschenleben gehen, bekämpft werden müssen und dass wir verstärkt die Arbeitskämpfe im Gesundheitswesen aufgreifen sollten und dort mit den Arbeitenden solidarisch sein sollten, dann würde sich wahrscheinlich auch in einer zukünftigen Pandemie einiges anders gestalten. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Der Frühling ist da. Junge Knospen sprießen aus zarten Zweigen der Sonne entgegen, um von ihrer Wärme umarmt zu werden. Aber in diesem Frühjahr tauchte plötzlich ein unerwarteter Besucher auf. Das Coronavirus, das Menschen infiziert und die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst. Bis zum Ende der vergangenen Woche waren in den Vereinigten Staaten von Amerika schon mindestens 70.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Berichten zufolge ist das weltweit die höchste Zahl von Corona-Toten in einem Land. In gut zwei Dritteln der US-Bundesstaaten hat der Frühling einen grausamen Auftakt gehabt. Jetzt, da die Gouverneure die Pandemiebeschränkungen wieder zu schnell lockern, nachdem die Menschen zunächst aufgefordert waren, zu Hause zu bleiben. Nach Wochen des Wartens sind die Menschen müde und hungrig nach Sonnenschein und sie fliehen aus den Häusern an öffentliche Orte und Plätze. Wir Menschen sind von Natur aus soziale Wesen. Wir sehnen uns nach Gesellschaft, nach Gesprächen und Umarmungen und, ja, nach Küssen. Aber wenn es nach dem listigen Coronavirus geht, dann kann das für viele von uns, vielleicht sogar für Tausende, schon ein Kuss des Todes sein. Menschen in den Vereinigten Staaten wird beigebracht, dass sie von Natur aus außergewöhnlich sind und deshalb stärker, klüger und glücklicher als alle anderen. Kein gruseliges Virus kann uns stoppen, denken wir. Bis es uns den tödlichen Beweis erbringt, dass wir alle einfach nur Menschen sind. Ausnahmslos. Wartet nicht zu lange, diese wichtige Lektion zu lernen. Schützt euch und andere mit Masken, haltet Abstand voneinander und sorgt dafür, dass ihr am Leben bleibt, damit ihr auch morgen noch kämpfen könnt. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Sie ist in deutscher Übersetzung am 11. Mai 2020 veröffentlicht worden. Und das Original von Mumias Kolumne erschien am 4. Mai bereits unter dem Titel Covid-19 auf prisonradio.org. Der deutsche Übersetzer Jürgen Heise hat noch einen Begleitinformationen angehangen. Die möchte ich euch hier auch noch vorlesen. Als Begleitinformation zu Mumia Abu-Jamals Kolumne sandte Noel Hanrahan von Prison Radio in San Francisco eine Nachricht mit dem Titel Tod eines Künstlers aus. Sie bezog sich auf den Gefangenen Timothy Brazo, der, wie jetzt erst bekannt wurde, am 23. April 2020 in Texas nach Atemwegskomplikationen am Coronavirus starb. Brazo hatte sich infiziert, als er unter den Arbeitsbedingungen eines Ausbeuterbetriebs Schutzmasken gegen das Virus produzierte. In einer Dauerschicht von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends stand er Schulter an Schulter mit 65 anderen Gefangenen in einer Werkhalle und schuftete, um die vorgegebene Tagesquote von 2500 Masken zu erfüllen. Er sei, Zitat, ein talentierter Schriftsteller gewesen, schreibt Hanrahan, der, Zitat, über seine Kindheit in den 1960er Jahren, seine Abhängigkeit von Inhalationsdrogen, den Vietnamkrieg, das Verhalten der Gefängniswärter und viele andere Themen geschrieben habe. Mit Humor, Präzision und Anmut, so Hanrahan. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. A video has emerged tonight that captures the tense moments leading up to a BART police officer shooting that killed a man on New Year's Day. The camera shifted to an officer trying to arrest one man when another officer's gun fired behind them. 22-year-old Hayward resident Oscar Grant was hit by the officer's bullet. He later died. It's 2009, feeling fine from the party after New Year's Eve. You know the train's getting rowdy and having a couple drinks doesn't make me an alkie. People started fighting and somebody pointed out me. Here come the bar police charging me. I don't ought to be from a father, please. I got a little girl at home, she only 4 years old. She my world, my flesh and bone, his tears started to roll. If they just looked him in his eye, they could see clear to his soul. But these cops only understand fear and control. Face down on the ground in a prone position. Bystanders start recording, cell phones was flipping, thinking he's another brother on the road to prison. They have no idea they gonna witness a lynching. The young brother was flinching, but he wasn't resisting it. Johannes Mesery made a fatal decision as he rose to his feet and took hold of his seat. The entire train station froze in disbelief. Oscar, the father, barely over 20, with goals and the dreams of household and family. His last seconds on earth, he didn't know it could be. Only the dirty train station flow he could see. You hear the bullet explode through his fleece. You won't see an execution that cold in the streets. Damn, you see what happened? That cop started snapping. Cell phones they was grabbing. I had mine in the lining of my jacket. That cop was a cold-hearted bastard. Shooting them in the back is an act of a savage. A flash from the gap that snatched your soul future. You can lose your life just by being a commuter. As soon as I get home, I upload from my computer to YouTube entitled The Cowardly Police Shooter. The rally's at 3 o'clock at the station up the block. The sign that I got says jail law killer cops. I'm hot to say the least, especially at the police chief, who said the proof is inconclusive. You seen the video, man, them cops is ruthless. I'm tired of the silence and the goddamn excuses. Why we always be the one with the bruises in the back of the police cruisers? Now I see cops in riot gear surround the protest. It's a peaceful demonstration, we don't pose no threat. Mr. Officer, do you have a child? If someone shot him in the back, would you want him on trial? Would you want the DA and the mayor to vow that you would get justice for acts so foul? Man, I'm sick of all this waiting, I want justice right now. To hell with all the yelling, it's time for the rebellion. Rebellion. City, when you're the mayor of a city that just had an execution, when you can go to New York City with Rudolph Giuliani, who had an adversarial relationship with the citizens, and he gave a press conference the day after Amadou Diallo got shot. Michael Bloomberg gave a press conference that night that Sean Bell got shot. Mayor Antonio Villaraigosa gave a press conference the same day that the police shot up and beat up all the Latinos during the Immigration May Day march, right? We can go all around the country. You know, there's a press conference by Israel when they drop bombs on Gaza the same day. So you're the mayor of a city that already seen its history drenched in blood of police killings from Bobby Hutton all the way up to Gary King to now. And then you can't even just speak to the people as a human being? Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. So sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir senden aus dem Studio Ansage in der Friedrichshainer Kreuziger Straße 23 aus dem Community Radio dort. Und wir sind natürlich Teil der freien Radios von Berlin und Brandenburg von Montag bis Donnerstag Nacht hier zu hören auf den Frequenzen der 88,4 in Berlin oder der 90,7 in Potsdam und einigen Teilen Brandenburgs. Als nächstes möchte ich darauf hinweisen, dass wir oft in dieser Sendung Veranstaltungshinweise und den Demo-Ticker haben. In der Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und allgemeiner Pandemiegefahr findet da natürlich reichlich wenig statt. Trotzdem schaut doch mal in den Online-Blog www.stressfaktor.squad.net. Leute sind nämlich sehr kreativ. Es gibt auch andere Möglichkeiten, als in Massen zusammenzukommen und trotzdem etwas gemeinsam zu machen oder zu erleben. Schaut euch einfach mal www.stressfaktor.squad.net an. And then they point the finger at you. Oh no! It don't matter, you can kick. People and kids gotta get killed by these police, man. And then it's always the victim's fault. Some fucking bullshit. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Und hier ist Radyoaktif mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Der 8. oder auch der 9. Mai, geografisch ist das ja unterschiedlich, steht für den Tag über den Sieg über den Faschismus und wird in verschiedenen Ländern sehr stark gefeiert. Verschiedene migrantische Gruppen nahmen den 9. Mai vor anderthalb Wochen zum Anlass, sich Gedanken zu machen über die Kontinuität von Faschismus und Rassismus und brutaler rassistischer Gewalt in diesem Land. Und es gab eine Kundgebung auf dem Hermannplatz, die bei strahlendem Sonnenschein nicht nur die 50 sozusagen vorbereiteten und genehmigten Teilnehmer anlockte, sondern auch viele Schaulustige, die stehen blieben und sich zum Teil die Reden anhörten. Und wir werden im Folgenden einfach mal einige der Redebeiträge hier bringen, denn sie stehen sehr symptomatisch für das, was durch die Corona-Pandemie verschüttet wurde, nämlich die Auseinandersetzung mit den faschistischen Morden von Halle, von Hanau, dem NSU und so weiter. Also hört selbst. Rassistische Gewalt, faschistische Angriffe. Wir gedenken der Ermordeten in Hanau, Willi Vorel Paul, Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Umvar, Gökhan Gültekin, Mercedes Kiepaç, Kalyan Velko, Hamza Kurtovic, Said Nesar Haşemi und viele, viele andere Menschen, die Opfer rassistischer, faschistischer Gewalt geworden sind. Seit 1990 sind schon mehrere Hunderte von Menschen ermordet oder schwer verletzt worden. Der Rassismus und der Faschismus hört nicht auf, selbst heute, wenn heute der Tag der Befreiung ist. Wir sind leider noch nicht vom Faschismus und Rassismus befreit. Denn rassistisches Gedankengut grassiert immer noch in der Gesellschaft, wirkt immer noch in der Mitte der Gesellschaft, in den Parlamenten, in den Institutionen, in den Medien. Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Nur jetzt bitte ich Mikantifa ans Mikrofon. Jascha, bitte. Yalla, yalla, Mikantifa! Heute wird in Deutschland der Tag der Befreiung gefeiert. Der Sieg über das NS-Regime, mit dem João Porraimos beendet wurden, ist dieses Jahr 75 Jahre her. Und so sehr dieser Sieg in der einen Hinsicht eine Befreiung war, blieb diese unvollständig. Die Entnazifizierung hat nie so stattgefunden, wie der Staat es uns erzählen will. Tausende ehemalige Mitglieder und Funktionäre der NSDAP haben den Wiederaufbau bürgerlicher Institutionen maßgeblich mitgestaltet. Es ist also kein Wunder, dass eben jener Staat mit seiner Politik und Institutionen sich schützend vor jene stellt, die den rechten Terror auf Deutschlands Straßen wieder zum Alltag machen. Und auch die PolitikerInnen der sogenannten bürgerlichen Mitte sind mitschuldig. Denn sie sind es, die rassistische Ideologien durch ihre Politik tagtäglich in die Tat umsetzen. Wir sind wütend. Wütend darüber, dass in Deutschland so getan wird, als wäre Faschismus Geschichte. Darüber, dass der Staat die Faschisten beschützt oder gleich selbst mordet. Die Aufklärung erschwert oder unmöglich macht, Akten schreddert, wütend darüber, dass die Mehrheitsgesellschaft sich einen Dreck um migrantisches Leben schert oder dass Leute zu Migrantinnen gemacht werden, obwohl sie schon immer hier leben. Rassismus in Deutschland war und ist Alltag. Er fängt an bei vermeintlichen Kleinigkeiten und endet bei rassistischen Morden. Rassismus hat Struktur. Es geht hier nicht darum, dass ein paar Leute rassistische Meinungen oder Einstellungen haben, sondern um rassistische Institutionen, rechte Netzwerke bis in die Parlamente und Behörden, organisierte Terrorgruppen. Darum geht es. Dennoch werden rassistische Terroristen einfach als verwirrte Einzeltäter dargestellt. Sind etwa alle seit 1990 dokumentierten Todesopfer von rechter Gewalt Einzelfälle? Rechter Terror ist kein Einzelfall. Hanau war kein Einzelfall. Halle war kein Einzelfall. Jede brennende Unterkunft ist auch kein Einzelfall. Der NSU war kein Einzelfall. Die Morde an Uri Jallo, Christi Schwundeck, Amadeo Antonio Chiora und anderen waren keine Einzelfälle. All diese sogenannten Einzelfälle beweisen, der Staat wird uns im Zweifelsfall nicht schützen. Das hat er auch schon oft bewiesen. Unser Vertrauen hat er nicht verdient. Deswegen brauchen wir migrantischen Selbstschutz und eine kollektive Organisierung. Wir müssen langfristige Strukturen aufbauen, mit denen wir an der radikalen Veränderung dieser Verhältnisse arbeiten können. Die Migrantifa Berlin ist noch sehr jung. Eigentlich gibt es sie noch gar nicht so richtig. Sie ist nach den Morden in Hanau als Zusammenhang linker antifaschistischer migrantischer Personen entstanden. Nach dem heutigen Tag wird es für uns darum gehen, wie wir uns langfristig organisieren können. Offen für alle, die sich gemeinsam gegen ein Wiedererstarken des Faschismus, rechten Terrors und rassistischer und antisemitischer Gewalt wehren wollen. Das können wir alleine nicht schaffen, sondern wir müssen uns mit allen anderen antifaschistischen linken Kräften zusammentun, ob sie migrantisch sind oder nicht. Einen ersten Schritt in diese Richtung der kollektiven Organisierung haben wir heute getan und in den letzten Wochen, indem wir eben diese Wochen und den heutigen Tag genutzt haben, um mit dem Aktionsbündnis Antira zusammen mehr Aufmerksamkeit auf rechten Terror zu lenken. Wir waren heute mit der Anarchie auf der Spree unterwegs, Kieze wurden verschönert, Social Media Aktionen gestartet, es gab einen Livestream mit vielen Redebeiträgen im Regierungsviertel, den mehrere hundert Menschen immer verfolgt haben. Außerdem haben wir Beziehungen untereinander aufgebaut. Wir haben uns sehr stark bewiesen, dass wir gemeinsam einiges auf die Beine stellen können. Lassen wir uns davon ermutigen, zusammen zu bleiben und weiterzumachen. Migrantifa jetzt! Danke euch. Am 9. Mai, dem Tag des Sieges über den Faschismus, versammelten sich Antifaschistinnen und Antirassistinnen auf dem Hermannplatz in Berlin-Neukölln und sie machten eine Kundgebung, um darauf hinzuweisen, dass es eine rassistische und faschistische Kontinuität in diesem Land gibt, die weit über 1945 und den Sieg über den Faschismus hinausreichen. Und ihr hört jetzt einige Redebeiträge, die auf dieser Kundgebung zu hören waren. Als nächstes hören wir die Initiative Homa Tribe und reden wird Hamze Bütücü. Yalla, yalla, Migrantifa! Yalla, yalla, Migrantifa! Yalla, yalla, Migrantifa! Einen ganz herzlichen Dank an meine Geschwister der antirassistischen Aktion, die dieses Ding hier organisiert haben. Es ist extrem wichtig, dass wir uns hier versammeln. Es ist scheinbar 75 Jahre Tag des Sieges, Tag der Befreiung. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Hamze Bütücü, ich bin Vorsitzender von Roma Trial und im Landesvorstand der Berliner Linken und Mitinitiator der Linkscanex. Ich bin auch noch in verschiedenen anderen Bündnissen, aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um die, die eigentlich immer noch nicht befreit wurden. Wir reden über Befreiung. Ja, das Land der Täter wurde vielleicht befreit, aber die Menschen selber nicht. Es ist nämlich so, dass die größte Minderheit in Europa mit 12 bis 15 Millionen Menschen, die Sinti und Roma, die wurden nämlich nicht befreit. In Mazan, im Zwangslager Mazan, vielleicht wusstet ihr es nicht, aber im Zwangslager Mazan waren diese Menschen immer noch da, auch nach 45. Und ich will Ihnen sagen, es ist so, dass dieser Staat auch noch nach 1956 entschied der Bundesgerichtshof, dass Sinti und Roma wegen eigener Asozialität, Kriminalität und Wandertrieb selber schuld sind und deswegen verfolgt wurden. Diese Menschen wurden nicht entschädigt, im Gegenteil, sie mussten ihren Peinigern in den Gerichten nochmal entgegentreten. Es ist so, dass erst 2016 wurde das Grundsatzurteil aufgehoben. Aber auch noch heute gibt es Angriffe aus der Heimatstadt, beispielsweise wo ich herkomme. Ich komme nämlich aus Freiburg, da bin ich aufgewachsen. Geboren bin ich in Kosovo, in Prizren. Und das war nach 1945 auch dieses Land, was mit der NATO zusammen das ehemalige Jugoslawien angegriffen hat. Auch darüber reden wir eigentlich nicht. Aber ich will euch sagen, wir alle sind von diesem weltweiten Coronavirus befallen, aber in Osteuropa ist die größte Minderheit in Europa, wird sie nicht nur stigmatisiert, drangsaliert, nein, es werden komplette Siedlungen abgesperrt, da geht die Armee rein, da geht die Polizei rein, die misshandelt die Menschen, sie schlägt sie mit Knüppeln, sogar kleine Kinder werden davon geschlagen. Ihr wollt wissen, was da passiert ist? Geht weiterhin auf Act for Roma Lives. Das ist der Hashtag, wo ihr noch viel mehr darüber wissen könnt und wissen müsst. Ja, wir hier in Berlin, in der Hauptstadt, im Land der Täter, müssen die Kämpfe gemeinsam kämpfen. Aber nichtsdestotrotz muss die Minderheit auch selber für sich sprechen. Und es ist so, dass auch in Hanau drei der ermordeten Menschen der Minderheit der Roma angehört haben. Und geschweige von den gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Osteuropa, ist es immer noch eine grassierende Aktion, nicht nur in Osteuropa, sondern überall. Und auch deswegen müssen wir klar sagen, wenn Menschen in Osteuropa nicht nur abgesperrt werden, sondern denen sogar der Grundwert von Wasser und Medizin, es wird denen abgesperrt, die haben nicht mal das Recht, Tagelöhner haben nicht mal das Recht, rauszugehen, geschweige denn irgendwelches Altmetall oder was weiß ich was zu sammeln. Es heißt immer, ey, wascht euch die Hände und so weiter und so fort. Wenn du aber kein Wasser hast, wie sollst du dich davor schützen, geschweige denn, wenn du das Wasser zum Leben brauchst. Und eins wollte ich noch sagen, wir haben nicht mehr viele Überlebende, aber gestern hat eines der letzten Überlebenden, die den Auschwitz überlebt hat, Zili Reichmann, eine Überlebende Sintiza, die nochmal ganz klar gesagt hat, ganz herzliche Grüße auch von ihr. Diese Menschen dürfen nicht diesen Qualen ausgesetzt werden. Und wir Geschwister, die wir hier sitzen, müssen unsere Kämpfe gemeinsam kämpfen. Und diese Menschen, die nicht mal den Zugang zur Medizin haben, für die müssen wir genauso kämpfen wie für die Menschen in Moria oder für die Menschen überall auf der Welt. Wir müssen die Kämpfe gemeinsam kämpfen. Deswegen sage ich auch, Yalla, Yalla, Migrantifa! Yalla, Yalla, Migrantifa! Yalla, Yalla, Migrantifa! Yalla, Yalla, Migrantifa! Dankeschön. Antifaschist und Antirassist. Ich spreche heute als Vertreter der Initiative Kein Generalvertrag. Seit 2 Jahren gibt es in Neukölln wöchentlich Razzien, begleitet von großen Schlagzeilen, Reportagen, Dokus und Serien über die sogenannte Clankriminalität und die arabischen Großfamilien. Mir hat bis heute keiner erklären können, wie groß eine Familie sein muss, damit diese als Großfamilie von staatlichen Stellen anerkannt wird. Wie dem auch sei, diese Beiträge in unterschiedlichen Medien lassen viele in dem Glauben, dass jede und jeder, der eine Shisha-Bar betretet, ein Intensivtäter ist. Letztlich treibt diese Rhetorik die Stigmatisierung insbesondere von arabisch, türkisch, kurdischstämmigen Bürgerinnen, aber auch von Roma und Sinti an und gipfelte im rechtsterroristischen Anschlag in Hanau. Wir alle wissen, der Täter von Hanau ging nicht zufällig in eine Shisha-Bar. Er tötete junge und unschuldige Menschen, denn in seinem rechten und rassistischen Welt- und Gesellschaftsbild waren diese Menschen Schwerverbrecher. Eben jenes Bild, welches Politiker inszenierten und weiterhin inszenieren, auch hier in Neukölln. Diese Inszenierung der Politik durch eine rassistische Stigmatisierung von Menschen muss ein Ende haben. Liebe Antirassistinnen, ob in Neukölln, in Wedding, in Essen, Offenbach oder sonst wo, wir stehen solidarisch an der Seite unserer Nachbarn, liebe Antifaschistinnen. Antifaschista! Vor 4 Jahren beim Abgeordnetenhauswahlkampf hat die AfD über die Umvolkung der Sonnenallee, die Straße da hinten, gesprochen und gegen unser vielfältiges und buntes Neukölln gehetzt. Heute lassen sich andere Parteien auf diese Politik ein und geben dem Feuer der Nazis Öl hinzu. Ob der Umbau des Hermannplatzes mit Hilfe der PR-Agentur von dem ehemaligen grünen Außenminister Joschka Fischer oder die Schikane durch eine Politik des Neuköllner SPD-Bürgermeisters und den Behörden, den Gewerbetreibende, wie schon gesagt, insbesondere Shisha-Bars, ausgesetzt sind. All das bringt Vertreibung und Gentrifizierung mit sich und wird unser Bezirk verändern. Viele werden in den Süden Neuköllns ausweichen, da sie sich das Leben im Norden nicht mehr leisten können. Und im Norden wird eine bunte Kultur der vielen abgelöst werden von einer weißen Kultur des Geldes und des Profits. Und die angekündigte Politik der AfD 2016 wird mit der Unterstützung anderer Parteien umgesetzt. Wenn Sie Kriminalität bekämpfen wollen, Herr SPD-Bürgermeister Neuköllns, gerne, da stehe ich hinter Ihnen. Aber nicht hinter einer PR-geleiteten Kampagne an Shisha-Bars gegen Menschen, die für weißdenkende Menschen aussehen, als könnten sie kriminell sein oder die zufällig einen bestimmten Nachnamen haben. Dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass Nazis in Neukölln Läden mit Hakenkreuze und Ausländer rausmarkieren, wie wir es aus den dunkelsten Zeiten dieses Landes kennen. Oder demnächst auch in Neukölln eine Shisha-Bar zum Schauplatz eines rassistischen Massakers wird. Umso erschreckender waren die Shisha-Bar-Razzien in Neukölln einige Tage nach dem rechten und rassistischen Terror in Hanau. Wir möchten kein zweites Hanau, kein Rostock-Lichtenhagen, kein Mölln, kein Solingen, kein NSU, kein Kassel, kein Halle. Wir wollen echte Veränderungen und keine effektiven, affektiven Solidaritätsbekundungen mit Ablaufdatum. Gute Politik braucht kein Kamerateam und Klicks in den sozialen Medien. Gute Politik packt Probleme an. Gute Politik handelt differenziert und gute Politik hat echte Erfolge. Gute Politik ist die Stimme der sozialen Bewegungen an der Seite der Betroffenen, der SPD-Bürgermeister. Wir sagen, Solidarität darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Nein zu Rassismus, Stop Racial Profiling. Und dafür kämpfen wir gemeinsam, Seite an Seite, liebe Antifaschistinnen. Und wir haben es beim NSU-Skandal mitbekommen und sehen auch in Neukölln, wie staatliche Strukturen, ob Politik oder Behörden, den Rassismus schüren, der dann von Nazis in Gewalt und Terror umformuliert wird. Deshalb, lasst uns ganz laut sein. Staat und Nazis Hand in Hand. Unsere Antwort Widerstand. Staat und Nazis Hand in Hand. Unsere Antwort Widerstand. Staat und Nazis Hand in Hand. Unsere Antwort Widerstand. Vielen Dank. Wir haben berechtigten Grund, öffentlich aufzutreten, um gegen den Rassismus, gegen den Faschismus, rassistische Morde, Attentate, Angriffe zu protestieren und dagegen uns zu organisieren und uns zu formieren. Stimmen vom Hermannplatz vom 9. Mai, also schon anderthalb Wochen her. Ihr seht, es geht in Berlin auch anders und sinnvoller und mehr der Realität bezogen als so manche Verschwurbelten oder Verschwörungstheoretikerinnen, die mit ihren Sorgen den Nazis in dieser Stadt Tür und Tor öffnen. Aber das hatten wir heute auch schon früher in dieser Sendung. nachdenkliche Klänge hier auf Radioaktiv Berlin. Wir senden aus dem Studio Ansage in Berlin auf der 88,4, in Potsdam auf der 90,7 Megahertz. Das Ganze als Bestandteil der freien Radios in Berlin und Brandenburg. Die könnt ihr von Montag bis Donnerstagnacht hier durchgehend auf diesen Frequenzen empfangen. Radioaktiv Berlin ist gleich zu Ende. Um 17 Uhr wird dann Radio Obscura folgen. Die haben heute eine Ausgabe zu Antiklassismus und Solidarität. Aber bevor das anfängt, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir auch einen Podcast haben, hier von der Sendung Radioaktiv Berlin. Und den könnt ihr natürlich aufrufen. In wenigen Stunden wird diese Sendung da online sein und natürlich viele andere Sachen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Schaut es euch einfach mal an. Das Ganze heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, den Blog. radioaktivberlin.nostate.net. Und da findet ihr, wie gesagt, viele Sendungen aus der Vergangenheit von Radioaktiv Berlin. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Das letzte Wort hat in dieser Sendung schon seit vielen Jahren der Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, politischer Gefangener seit 1981 im US-Bundesstaat Pennsylvania. Und er wird so lange das letzte Wort in dieser Sendung haben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Und ja, dann hört ihr wahrscheinlich den. Ich verabschiede mich. Bin am ersten Mittwoch des nächsten Monats hier wieder zu hören. Dann wahrscheinlich machen wir sogar zwei Sendungen. Wir haben ja immer am ersten Mittwoch eine Sondersendung um 22 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Yeah.